jetzt früh um 10 nach 7. Am Arsch gekratzt ist nicht gerieben. Die Musuleist ist voll im Marsch. Wir sind Fleisch mit Marsch. Yeah, Fleisch mit Marsch. Neun, Witze schlappfest in der Scheun. Blut bis an die Bandage. Wir sind Fleisch mit Marsch. Yeah, Fleisch mit Marsch. Fleisch mit Marsch. Wir sind die Grünspacker.